Gedanke. Jeder Mensch findet früher oder später eine Sache für sich, die ihm etwas bedeutet. Befassen wir uns erst einmal mit etwas, für das wir ein eigenes Interesse besitzen, dann macht uns das zumeist auch Spaß.